Ja, lang hat's gedauert, lang hat man nichts mehr von der SC Zwickel Fankurve gehört. Aber wir sind wieder da. Mein Name ist Matthias Probst und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Vorschau auf das vorerst letzte Spiel vor der Winterpause der Bezirksliga Ost. Und zwar zu einem sehr speziellen Spiel. Am 16.11.2014 treffen nämlich zwei, man könnte fast schon sagen, Rivalen aufeinander. Denn in Gergweis findet das Spiel FC Gergweis gegen den SC Zwickel statt. Und wer sich noch an das letzte Spiel der beiden Mannschaften erinnern kann, weiß, dass diese Partie zu Ungunsten beider Mannschaften ausgegangen ist eigentlich. Der SC Zwickel konnte zwar aufgrund eines von Gergweis erzwungenen Spielabbruchs die Partie am 9.08.2014 für sich mit einem Ergebnis von 2:0 verbuchen, jedoch fielen die Kosten und die Strafen, denen beiden Vereinen zugesprochen worden sind, nicht gerade glimpflich aus. Und wenn man natürlich jetzt bedenkt, in welchen finanziellen Sphären man sich in der Bezirksliga Ost bewegt und dass da natürlich jetzt nicht unendlich viel Geld wie bei einem Bundesliga-Verein dabei ist, sind so, ich glaube, 600 Euro oder was, ist da nicht unbedingt wenig. Also sollte man natürlich am Sonntag versuchen, einem Spielabbruch aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist auch die Motivation beider Mannschaften. Der SC Zwickel, glaube ich, möchte zum Beispiel zeigen, dass man auch ohne einen Spielabbruch den FC Gergweis besiegen kann. Und der FC Gergweis möchte wahrscheinlich zeigen, dass es sich bei ihrem Verein um eine gute Mannschaft handelt und sie bis zur 90. Minute mithalten können und keinen Spielabbruch mehr erzwingen müssen. Ich glaube, die Geschichte ist relativ weit bekannt. Es war ja eine kleine Auseinandersetzung zwischen einem Helfer des SC-Kiosks sowie einem Spieler von Gergweis, der zuvor mit Rot vom Platz geschickt wurde. Da kam es auch, glaube ich, zu Handgreiflichkeiten. Also auf jeden Fall recht unübersichtlich, die ganze Situation. Und dann wurden verschiedenste Beschuldigungen in den Raum geworfen und auf jeden Fall ging die Sache dann für beide Mannschaften nicht gut aus. Ich möchte jetzt mal die beiden letzten Spiele der beiden Mannschaften vergleichen. Und ich fange mal mit der Heimmannschaft an, mit dem FC Gergweis. Der konnte sich zu Hause gegen Tiefenbach leider nicht durchsetzen und kassierte eine 0:1 Niederlage, konnte aber auswärts in Greinet mit 1:3 gewinnen. Der SC Zwickel konnte auswärts in Freyung mit 2:1 sich nicht durchsetzen und kassierte eine 2:1 Niederlage, konnte darauf aber hin in Freyung bzw. zu Hause gegen Freyung einen 4:1 Sieg verbuchen. Dementsprechend komme ich hier auf Niederlage und Sieg für den SC und Niederlage und Sieg für den FC. Und dementsprechend könnte man sagen, die beiden Mannschaften gehen mehr oder weniger gleichwertig in die Partie. Jetzt noch ein kurzer Blick in der Tabelle. Wir haben auf dem 5. Platz den TV Freyung mit 27 Punkten und ebenso mit 27 Punkten auf dem 6. Platz der SC Zwickel. Und darauf der 7. Platz FC Gergweis mit 22 Punkten. Daraufhin 8. Platz SV Schalding-Heining 2, 21 Punkte. Und die Plätze 9 bis 14 haben zwischen 21 und 19 Punkten. Was ich mit diesem kleinen Ausflug in diese Tabelle zeigen möchte, ist, dass nach oben hin eigentlich bis zum 6. Platz SC Zwickel mit 27 Punkten eigentlich alles noch fast schon weit auseinander liegt. Aber dann geht's weiter. Der 6. und 7. Platz sind ja nur 5 Zähler entfernt. Aber der 7. Platz Gergweis und der 8. Platz SV Schalding-Heining 2 sind nur einen Punkt voneinander entfernt. Und 9 bis 14 natürlich auch nur einen bzw. 3 Punkte vom 7. Platz entfernt. Ja, was man daraus schließen kann, ist, dass wenn der FC Gergweis hier nicht gewinnt, da gleich mal ein paar Tabellenplätze verloren gehen könnten. Der SC Zwickel zum Beispiel könnte Freyung bei einer Niederlage von Freyung, könnte er Freyung überholen oder eben seinen 6. Platz mit 30 Zählern verteidigen. Ja, dann war's das eigentlich schon für diese Vorschau. Mehr gibt's hier eigentlich gar nicht zu sagen. Es werden viele Spieler von der SG-Mannschaft sowie sehr viele Helfer der SC-Mannschaft sowie Spieler der SC-Mannschaft, die nicht im Kader für dieses Spiel stehen, in einem Bus zusammen nach Gergweis fahren und sich dieses Spiel angucken. Und ich werde auch dort sein und dementsprechend, ich bin jetzt das erste Mal wieder als in Anführungszeichen Fan dabei. Und dementsprechend kann ich dann auch ein paar Geschehnisse für euch auf Video festhalten, ein paar Fotos machen und vielleicht kriege ich es auch irgendwie hin, einen Live-Ticker einzurichten. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Und wo seht ihr das? Fragt euch bestimmt. Ja, ihr seht es auf sczfankurve.wordpress.com, facebook.com/sczfankurve. Und wenn ein Livestream wäre oder so, einfach mal bei twitter.com/sczfankurve beigucken. Gut, und nach dem Spiel in Gergweis gibt es dann auch in den darauffolgenden Tagen wieder eine neue Ausgabe von Force SC, dem Podcast. Und noch ein bisschen darauf möchte ich eine spezielle Force SC-Ausgabe machen, in der ich nochmal alle Geschehnisse dieser Saison aufleben lasse und die Spiele nochmal euch näher bringe und auch eine kleine Vorschau gebe auf die kommende Saisonhälfte und einfach mal alles reflektieren und Revue passieren lassen möchte. Ich glaube, das kennt ihr ja bekanntlich aus dem Fernsehen, wenn große Bundesligamannschaften einer strengen Kritik und Analyse unterzogen werden. Gut, und genauso soll das eben dann auch ablaufen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ihr könnt mir persönlich gerne auf den sozialen Netzwerken folgen, überall, ja, was so gängig ist, unter dem Nutzernamen @probst95. Und natürlich nicht vergessen, bei der SCZ-Fankurve vorbeizugucken, falls da irgendwie ein Live-Ticker, falls ich einen Live-Ticker machen würde oder sowas. Also das werdet ihr dann alles noch sehen und auf jeden Fall auch dann die Force SC-Episode nochmal anhören, bitte, wie dann rauskommt. Ich bin ja mal gespannt, was da für ein Ergebnis nach diesem Spiel zu verzeichnen ist. Also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, welche Mannschaft hier, natürlich der SC Ziel aufgrund der Tabellensituation im Vorteil, aber ist nochmal ein bisschen mehr Spannung wie in übrigen Spielen dabei, da ja eben alles mit diesem Spielabbruch zu tun hat und so weiter und so fort. Gut, dann bedanke ich mich wirklich fürs Zuhören. Vielen Dank und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Force-SC-Ausgabe und sehen uns vielleicht hoffentlich am Sonntag in Gergweis. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal hier auf der SC-Ziel-Fankurve. Mein Name ist Matthias Probst und ich hoffe natürlich auf einen Sieg der SC-Mannschaft in Gergweis. Also ich glaube, da hofft jeder SC-Ziel-Fan darauf. Mit diesen Worten verabschiede ich mich dann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.